Suratul Qadr, die Bestimmung, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Wir haben ihn, den Koran, ja in der Nacht der Bestimmung, und Nacht der Bestimmung kann auch heißen die Nacht der Macht, nämlich die Macht des Koran. Das ist eine ganz besondere Nacht. Und auch Bestimmung in dem Sinne, dass dies die Nacht ist, in der Allah die Geschicke, das Schicksal der Geschöpfe festlegt. Wir haben den Koran also in dieser ganz besonderen Nacht hinabgesandt. Und schaut mal, die Nacht, in der der Koran offenbart wurde, ist eine besondere, die beste der Nächte, wenn manche sogar sagen. Dann der Engel, der sie gebracht hat, gilt auch als der beste der Engel, Jibril alaihi salam. Dann auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf den es offenbart oder herabgesandt wurde, ist der beste aller Menschen, der beste aller Propheten. Spürt also die Besonderheit des Koran. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Umstände sogar, die mit dem Koran zu tun haben, sind etwas Besonderes. Was muss der Koran dann sein? Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Also das, was in dieser Nacht passiert, ist besser als 1000 Monate, was in dieser einen Nacht passiert ist, nämlich dass der Koran herabgesandt worden ist oder die Offenbarung begonnen hat in dieser Nacht. Das ist besser als was in 1000 Monaten manchmal passiert oder beide Bedeutungen sind da, dass die Ibadah, die gottesdienstlichen Handlungen, die man in dieser Nacht tut, sind besser als wie 1000 Monate. Es ist also so, als ob man mehr als 1000 Monate Ibadah gemacht hat, dass Allahs Barmherzigkeit auf uns, die wir kurze Leben haben und diesen Leben sogar auch viel Zeit verschwenden und manchmal auch nicht nutzen können, um Ibadah zu machen, dass Allah uns diese Möglichkeit gegeben hat, eine solche gesegnete Nacht mit Allahs Gedenken zu verbringen und damit mehr Ibadah zu verdienen als 1000 Monate. Und das ist nochmal Allahs Segen. Manche Städte sind besser als andere. Mekka hat eine andere Heiligkeit als andere Städte oder hat eine Heiligkeit im Gegensatz zu anderen Städten. Manche Orte sind also anders als andere. Manche Ulum, manche Wissenschaften sind anders als andere. Manche Bücher sind anders, besser, vorzüglicher als andere. Das ist Allahs Entscheidung. Allah verteilt seinen Vorzug, wem er will und was er will und wo er will. Und wie oft beklagen wir uns ja, dass keiner kümmert sich um uns. Wir haben ja keinen, der in uns einen Vorzug sieht. Man muss sich mit den vorzüglichen Dingen des Lebens, die Allah erschaffen hat, mit denen verbinden. Und dann wird man auch von Allah bevorzugt werden. Wie heißt es im Hadith? خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Der Beste von euch ist, der den Koran lernt und lehrt. In einer anderen Überlieferung heißt es, lernt oder lehrt. Also so oder so, von einem dieser beiden Typen Mensch muss man dazugehören, von einem von diesen beiden muss man sein, damit man zu den Besten gehören kann. Wenn man aber gar nichts damit zu tun hat, weder mit dem Lernvorgang noch mit dem Lehrvorgang, kein Interesse dafür, andere Dinge viel wichtiger findet, dann wird es schwierig, zu den Besten von Allah zu gehören. Es kommen die Engel und der Geist, also auch Jibril alaihi salam, kommt in ihr in dieser Nacht mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. So wie die Menschen, wenn ihr euch mal den Monat Ramadan vorstellt, wenn die Leute vermehrt zur Moschee kommen, weil der Koran zu Ende gelesen wird, oder überhaupt, um den Koran zuzuhören, in dem freiwilligen Gebeten stehend. Genauso kommen also auch, oder nicht genauso, für die Engel gibt es natürlich keinen Vergleich mit den Menschen, aber so kommen auch die Engel herab und Jibril sogar kommt herab auf die Erde und bringt die Bestimmung jedweder Angelegenheit mit sich, was im nächsten Jahr an Dingen passieren wird. Allah hat natürlich alles vorbestimmt. Und wenn überall Engel sind und überall diese Wirkung von den Engeln auf der Erde herabkommt und überall auch die Menschen in Ibadah sind, der Koran vermehrt gelesen wird, dann entsteht Ruhe, dann entsteht Frieden, dann entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Das spüren aber auch nur diejenigen, die in Ibadah dann auch beschäftigt sind, die mit anderen Verbrechen beschäftigt sind, die spüren das dann nicht. Das ist also eine ganz besondere Nacht. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn, mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Und wir danken unserer Mutter Aisha, radiallahu anha, der Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die den Gesandten danach fragte, sallallahu alaihi wasallam, dass, wenn wir diese Nacht, Laylatul Qadr, die in den letzten 10 Nächten gesucht wird, also sie ist eine von den letzten 10 Nächten des Ramadan, die einen sagen, und zwar eher in den ungeraden Nächten, Dann habt ihr bestimmt schon oft gehört, die 27. Nacht wird auch von manchen als Laylatul Qadr beschrieben. Also am besten in den letzten 10 Nächten, besonders in den Ungeraden, viel Ibadah machen, nach der Suche, auf der Suche nach Laylatul Qadr. Und Aisha radiallahu anh fragte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir diese Nacht kriegen, also finden, was sollen wir dann sagen? Und das ist eine sehr gute Frage und manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man genau, was ist das Wichtigste, was ich Allah bitten soll? Und er sagte ihr diese wunderschöne, wertvolle, nützliche Dua, dass, O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergib mir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Eine sehr schöne Dua, auch weit bekannt, jeder kennt diese Dua, jeder bereitet sich im Ramadan mit dieser Dua vor allem vor, Laylatul Qadr auch zu suchen. O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergib mir. Suratul Bayyinah, der klare Beweis. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal-mushrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Diejenigen von den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden sich nicht eher von ihrem Unglauben lösen, bis dass der klare Beweis zu ihnen kommt. Ein Gesandter von Allah, der gereinigte Blätter verliest, in denen rechte Schriften sind. Also das Herabkommen dieser Offenbarung war wichtig, denn damit wurde der Beweis etabliert. Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, haben sich nicht eher gespalten, als bis der klare Beweis zu ihnen gekommen ist. Geht das auch, dass der Beweis zu einem kommt? Und was ist der Beweis? Das Wissen, das wirkliche, echte, wahre Wissen. Wenn dieses Wissen zu einem kommt, dass man sich dann noch spaltet, gibt es das? Ja, das gibt es. Was haben wir im Koran gelesen? Man spaltet sich, nachdem das Wissen zu einem gekommen ist. Warum? Aus Hasad, aus Neid, aus Missgunst, Barian, aus Missgunst und Hass und Abneigung zueinander, um einander zu übertreffen, um eigenen Interessen zu folgen. Aus Hochmut, weil man nicht jemand anderen folgen will, sondern man möchte, dass andere dir selber folgen. Man kann nicht die Führerrolle aufgeben. Die verschiedensten Gründe. Ja, es ist möglich, nach dem Kommen des Wissens kann man sich noch aus verschiedensten Gründen untereinander spalten. Und dieser Hochmut, der mit Wissen oder der nach dem Wissen entsteht, das ist wirklich eine der schlimmsten Arten von Hochmut. Das ist der Hochmut von Iblis, dem sein Wissen noch hochmütiger machte, der genau wusste und trotzdem hochmütig war, gerade wegen dem Wissen, ich bin besser als er. Ich bin ja dies, ich bin ja das. Wir wissen vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dass er sehr demütig war. Und das, obwohl Allah ihm schon erklärt hatte, dass er ein Auserwählter ist, dass er ein Gesandter ist, dass er der Beste der Menschen ist. Das lesen wir alles im Koran. Es gibt eine Überlieferung bei Sahih Muslim, dass ein Mann kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, O du Beste der Schöpfung, ja khairul bariyya. Ja khairul bariyya, O du Beste der Schöpfung. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte darauf, dass dies ist doch Ibrahim. Werke Ibrahim, das ist doch Ibrahim, der der Beste der Schöpfung ist. Also sag mit anderen Worten, sag nicht mir so etwas, mir steht das nicht zu. Obwohl es ihm zusteht. Und das ist auch Demut, dass man das nicht unbedingt hören will immer, auch wenn man eine bestimmte Qualität hat, auch wenn man eine bestimmte Eigenschaft hat, dass man einfach danach handelt. Wenn du tugendhaft bist, dann handle nach deiner Tugend. Wenn du gerecht bist, dann handle nach deiner Gerechtigkeit. Wenn du großzügig bist, handle nach deiner Großzügigkeit. Aber warum willst du es andauernd hören, dass du großzügig bist? Warum willst du andauernd besser als andere sein, weil du ja diese und diese Qualitäten hast? Ja, dieser Hunger nach, ja, eigentlich eine bestimmte Art von Macht, weil man anderen dann übersteht, dieser Hunger nach Ansehen, Ansehen bei anderen außer Allah, das ist, was den Menschen in wirkliche Gefahren bringt. Demut ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was der Koran uns durchgehend auf den verschiedensten Arten und Weisen lehrt. Und eine Art des Propheten ist es auch. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, deswegen, so ist der Gläubige, er denkt sofort an Frommere als er selber. Dann kommt auch kein Takabbur, dann kommt auch kein Hochmut. Hochmut entsteht, wenn man andere für töricht, ungebildet, du hast ja nichts gelesen, ich habe jetzt den ganzen Koran gelesen. Du ja nicht, deswegen kann ich dir jetzt alles erzählen und du mir auf keinen Fall irgendwas erzählen. Takabbur und Hochmut entsteht dort, wo man andere als geringer schätzt als sich selber. Also der klare Beweis ist zu ihnen gekommen und trotzdem oder gerade deswegen haben sie sich gespalten und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Also ihnen wurde nicht das Wissen gegeben, um sich selber groß zu wähnen oder um sich darzustellen, dass wir wissen ja jetzt so viel, ihr und ihr und ihr seid alle falsch, sondern Wissen wird gegeben, damit der Mensch handelt, betet, Zakat gibt, sich anständig benimmt. Das soll der Mensch tun und nicht den Finger auf andere zeigen, dafür wird das Wissen nicht gegeben. Gewiss, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. Gewiss, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die besten Geschöpfe, Khairul Bariyya. Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten Edens, durchallt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist für jemanden, der seinen Herrn fürchtet. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Surat al-Zalzala, das Beben. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qalal insanu ma laha. Wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. Alles an Schätzen, Mineninhalten, Knochen, verweste Knochen, die in der Erde verborgen sind, die kleinsten Partikel, alles wird aus der Erde herauskommen. Und wenn jemand von uns die verborgenste Tat irgendwo alleine tut, soll er immer daran denken, die Erde ist wie eine Kamera, sie wird irgendwann alles wiedergeben. Deswegen folgt Allahs Befehl, so wie die Erde dem Befehl Allahs folgt und sie auf dem Befehl Allahs hin alles wiedergeben wird, alles erzählen wird, alles darlegen wird, das und dies ist auf mir passiert, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. Sie wird die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Deswegen soll man auch nie beim Tun einer guten, rechtschaffenen Tat denken, dass, was soll das jetzt, das ist doch eine Kleinigkeit. Ja, warum macht er das nicht selber? Manchmal sind das so Kleinigkeiten, wie wenn jemand uns fragt, kannst du mir bitte das und das reichen? Und wir sind vielleicht gerade müde oder wir sind gerade sowieso im Stress oder schlecht gelaunt oder was auch immer. Und dann sagen wir solche schnippischen Antworten, steh doch selber auf. Warum soll ich das immer machen? Siehst du nicht, dass ich auch beschäftigt bin? Das sind so viele, viele, leider viel zu viele Gelegenheiten, die wir dann verschwenden, einfach jemand anderen mal einen Gefallen zu tun. Das eigene Ego, das eigene Selbst nicht immer so zum Thema zu machen, dass ich immer und mir und viele Dinge, die wir leider so verpassen, einfach eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Und derjenige, der für sein Tatenregister am Tag der Auferstehung arbeitet, der will, dass dort viele gute Taten stehen, ob sie nun klein sind oder groß sind. Wir werden jede Tat gebrauchen können. Der denkt dann auch so und der nutzt dann auch die Gelegenheiten so, dass, warum soll ich mir diese Gelegenheit entgehen lassen? Ich kann das gerade machen. Ist in Ordnung, es kostet mich vielleicht ein bisschen Mühe, aber es bringt mich nicht um, es wirft mich nicht zurück, es verschwendet nicht irgendeine andere, wichtigere Arbeit, die ich gerade tue. Ich kann das machen, ist in Ordnung und einfach jemandem etwas Gutes tun. Wie heißt es auch im Hadith, achtet niemals eine gute Tat für zu gering, selbst wenn es das Begegnen eurer Geschwister mit einem offenen, freundlichen Gesicht ist. Also so Kleinigkeiten zählen nun mal auch und der Gläubige sollte diese Gelegenheiten nicht verschwenden. Suratul Adiyat, die Rennenden, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wal Adiyati Dubaha, Fal Muriyati Qadaha, Fal Mughirati Subaha. Bei den schnaubend Rennenden, den mit ihren Hufen Funken schlagenden, also so schnell und so mit solch einer Festigkeit und Gewalt rennen sie, dass die Hufen Funken schlagen. Und in diesen Ayat sind die Reittiere gemeint, eher Pferde. Man sagt, es können auch Kamele sein, aber Pferde, weil sie in die Schlacht auch geführt werden. Also Reittiere, sagen wir mal Reittiere, die im Gehorsam der Menschen sich selber anbieten, dass hier, nehmt uns, wir gehen mit euch in die Schlacht. Und dabei so viel Elan und so viel Einsatz zeigen, dass sie mit solch einer Schnelligkeit rennen, sich einsetzen, sich anbieten, opfern, dass ihre Hufen sogar Funken schlagen. Den am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Also das ist jetzt die Aussage, bei der ja geschworen wird. Und geschworen wurde ja bei den Pferden. Und die Pferde sind für den Menschen erschaffen. Das ist ein Tier, welches sich zähmen lässt. Es kommt einfach oder gern sogar in die Gewalt des Menschen. Und er dient ihm sehr treu und sehr aufrichtig. Ja, die Freundschaft von Pferd und Tier ist eine viel besungene, viel beschriebene. In vielen Büchern und in vielen Gedichten hat diese Freundschaft Beschreibung gefunden. Und gerade für die Araber war das Pferd ein sehr kostbares, ein sehr attraktives, wertvolles Tier. Heute auch noch. Die Menschen, die sich mit Pferden auskennen, wissen, dass, wie wertvoll die sein können und wie wertvoll sie sind. Und Allah gebietet hier das, denk doch ein bisschen nach, schaut doch mal, wie sie, die Pferde, für euch sind. Sie schnauben bis zur Erschöpfung, sie schlagen Funken, so schnell laufen sie. Und es kümmert sie nicht, ob sie vielleicht verletzt werden oder nicht. In Müdigkeit, früh morgens sind sie bereit, euch zu dienen. Sie werden sofort aktiv, wenn sie gerufen werden. Sie lassen sich sogar in die Schlacht führen, mit sehendem Auge, dass ein Schwert auf sie wartet. Sie sehen, wie andere Pferde verletzt werden und laufen trotzdem weiter. Und was tut ihr? Was tut ihr Menschen? Was tut ihr Menschen für euren Herrn? Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist, und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist? Ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein. Also nehmt euch ein Beispiel an den Pferden. Nehmt euch ein Beispiel an ihrer Treue, an ihrem Gehorsam, an ihrem Elan und ihrer Motivation, ihrem Herrn zu dienen. Nein, der Mensch ist abgelenkt. Womit ist er abgelenkt? In der Liebe zum Besten. Dieses Beste hier wird auch ausgelegt, weil Khair wird im Koran auch für den Besitz benutzt, das Wort. In seiner Liebe zum Besitz ist er so abgelenkt, so versunken. Hat er sich so selbst vergessen? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Diese Fragen hat er über Bord geworfen und er kann nur noch den Besitz sehen. Beschäftigt ist er nur noch damit, mit dem Verdienen, mit dem Ausgeben, mit dem Herumzeigen vom Besitz. Und das macht ihn undankbar. Es lässt ihn vergessen, von wo er das alles bekommen hat und zu wem er schließlich zurückkehren muss. Und dann wird er was? Er wird sogar untreuer, als wie unsere Tiere uns gegenüber sind. Suratul Qari'ah, das Verhängnis, kann auch heißen die klopfende, wörtlich das pochende Ereignis. Der Tag der Auferstehung ist damit gemeint. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Das Verhängnis. Was ist das Verhängnis? Und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist? Am Tag, da die Menschen wie flatternde Motten sein werden. Also hin und her fliegen ohne richtiges Ziel. Und die Berge wie zerflockte, gefärbte Wolle sein werden. Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind, dessen Mutter wird ein Abgrund sein. Also sein Zufluchtsort wird ein Abgrund sein. Und was lässt dich wissen, was das ist? Ein sehr heißes Feuer. Narun Hamia. Wessen Zufluchtsort ein Feuer ist. Ja, wie muss dann sein Bestrafungsort aussehen? Schaut mal, das ist ja zu einem Ausmaß hier geführt, an Elend, in welchem diese Menschen verbleiben werden. Wir haben verschiedene Namen schon vom Tag der Auferstehung gelesen. Mal wird sie Al-Haqqa genannt, dann Al-Waqi'a, Al-Rashia, haben wir auch schon gelesen. Hier heißt es Al-Qari'a. Alles sehr furchteinflößende Namen, die von der großen Unordnung und dem großen Zerstören und der großen Vernichtung dieses Tages erahnen lassen. Nach einem Erdbeben, wenn die Gebäude zum Beispiel alle hinfallen, wenn ihr im Fernsehen vielleicht schon mal gesehen habt, dann sieht man vor allem diesen Staub, der überall verweht wird. Die ganze Luft ist voll von diesem Staub, von dem Geröll und von den kaputtgegangenen Gebäuden. Alle Dinge verlieren ihren Halt. Ja, wie wird das wohl aussehen? Das sollen wir uns auch vorstellen. Allah beschreibt das hier in diesen lebendigen Bildern, damit wir es uns vorstellen, auf das wir uns ändern mögen, auf das wir uns verbessern mögen. Und nochmal wird hier nachdrücklich nochmal gesagt, dass im Tatenregister der Menschen wird alles aufgeführt werden. Alles wird aufgeführt. Sogar so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie der Ausdruck auf deinem Gesicht. Was haben wir gelesen? Abasa wa tawalla. Er blickte düster und wandte sich ab. Das wird aufgeschrieben. Dann heißt es in einem Hadith auch die Opfertiere, die man geschlachtet hat, zum Beispiel bei Hajj, im Namen Allahs für Allah geschlachtet hat, die Opfertiere, wie schwer sie waren, wie viel Haare sie haben, wie viel Blut sie hatten, All das wird aufgeschrieben, all das wird auf die Waage gelegt werden. Es gibt eine Überlieferung, sehr schöne, von Abdullah bin Mas'ud. Er sagt selber, ich holte bei einer Gelegenheit ein Stückchen Holz, um sich die Zähne zu putzen, also Miswak von einem bestimmten Baum, holte ich den Siwak-Ast von einem Baum, machte ich ab, musste dafür wahrscheinlich hochklettern. Und die Leute lachten über die Dürre meiner Beine. Abdullah bin Mas'ud war sehr zäh gebaut, eine sehr schmale Gestalt, und die Beine waren wohl dementsprechend dürr. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte bei Allah, dieses Bein von Abdullah bin Mas'ud, also der Oberschenkel und Unterschenkel, also da, wo die Dürre besonders zu sehen war, ist bei Allah schwerer als ein Berg. Das ist bei Allah schwerer als ein Berg. Ja, und das nur um zu unterstreichen, dass wirklich alles gewogen wird. Die rechtschaffenen Taten, die du mit deinen Organen machst, denen wird Form verliehen werden und sie werden gewogen werden. Deswegen alles, was wir für Gutes einsetzen, wird Gewicht haben. Deswegen tut auch gewichtige Taten und lasst uns nicht zufrieden sein mit Kleinigkeiten, mit Zeitverschwenden, mit Unwichtigkeiten, die keinen Wert haben, die vergehen werden, die uns nichts nützen werden, sondern uns nur unsere wertvolle Zeit weggenommen haben. Surah At-Takathur, die Vermehrung. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Al-Hakumut Takathur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Die Vermehrung lenkt euch ab. Die Vermehrung, nämlich von Gütern, von mehr haben, mehr erreicht haben, das Prahlen damit, der Wetteifer darum, all das lenkt euch ab. Bis wann? Bis ihr die Friedhöfe besucht. Bis zum Tod wird euch das ablenken. Keineswegs. Ihr werdet es noch erfahren. Abermals. Keineswegs. Ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, also wenn ihr doch überzeugt wäret, dass das so sein wird, dass die Dinge euch verlassen werden, dass nur die bleibenden guten Taten einen Wert haben werden. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne befragt werden. Der Mensch will also immer mehr und immer mehr. Er kennt keine Genügsamkeit. Er ist so sehr beschäftigt damit, sich zu bereichern, immer mehr zu haben, dass diese Bereicherung, diese Beschäftigung ihn bis zum Tod begleitet. Obwohl, es ist ja wirklich in Wahrheit so, man kann sich für so viele andere Dinge bemühen. Wenn ihr an all die Hadithe denkt, in denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam danach gefragt wurde, was ist die beste Tat? Und er gab verschiedene Antworten. Dann beschrieb er Jihad fi sabilillah, sich das auf äußerste Bemühen, auf Allahs Weg, auf die verschiedensten Arten und Weisen, Birrul Walidain, die Güte zu den Eltern. Jemand fragte zum Beispiel den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wer ist alles auf den Weg von Allah? Und er sagte unter anderem, wer den Eltern dient, der ist auf Allahs Weg. Wer sich für seine Angehörigen bemüht, ist auf Allahs Weg. Und wer sein eigene Nafs, seine Triebe, sein Ego bekämpft, also versucht es unter Kontrolle zu bringen, der ist auch auf Allahs Weg. Ibn Qayyim al-Jawziyya hat auch eine längere Aussage gesagt, ich fasse sie euch kurz sinngemäß zusammen, dass derjenige, der das Wissen dieser Religion lernt und natürlich sich dementsprechend dann auch formt und sein Nafs dann sich bemüht gegen sein Nafs mit diesem Wissen, und das ist auch wichtig nochmal zu unterstreichen, dass ohne Wissen über die Religion ist alles im Dunkeln. Wir können nichts von der Religion praktizieren, sei es die größte, beste Tat bis hin zu Kleinigkeit, wenn das Wissen darüber nicht vorhanden ist. Deswegen Wissen ist wirklich das A und O. Und dann heißt es also weiter, wenn er also alles nach diesem Wissen tut, in Taten umsetzt und dann zur nächsten Stufe übergeht, andere lehrt. Weil sonst gehört man ja zu den Verbergern. Und wer sich in all diesem bemüht, denn das verlangt Opfer, dieser Weg verlangt Opfer, und dann danach Geduld hat und standhaft ist, denn Sabr ist nötig für diese Arbeit, erstmal beim Lernen sowieso, damit man dranbleibt, damit man nicht aufgibt, damit man auch mal vielleicht ein langweiliges Thema mal aushalten kann und nicht immer nur den Spaß und den Genuss sucht, dass man halt weitermacht, mit kleinen Schritten weiterkommt, dann beim Lehren braucht man auch wieder Geduld, dann vielleicht mögliche Opposition muss man ertragen, dafür braucht man auch wieder Standhaftigkeit. Wer all diese vier Stufen erträgt und durchhält, Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt, der gehört dann zu den Rabbaniyun, zu den Leuten des Herrn, zu frommen, rechtschaffenen Menschen. Im Koran heißt es ja, Kunu Rabbaniyin, seid Leute des Herrn, so ungefähr heißt es. Die früheren rechtschaffenen Menschen sagten auch, dass kein Alim, kein Wissender kann ein Rabbani sein oder werden, bis er die Wahrheit nicht kennt, sich danach dann nicht ändert, also danach handelt, sie dann weiterlehrt und wenn er jemanden lehrt, dann auch Geduld hat, denn all dieses gehört dazu, die höchsten Stufen des Paradieses zu erwerben. Ja, warum sagen wir das jetzt alles nochmal? Um zu zeigen, dass man nicht nur im Diesseits wetteifern kann, man kann auch im Dingen des Jenseits wetteifern. In einem Hadith heißt es sogar, dass wer in der Dunya, im Diesseits, also rein diesseitliche Angelegenheiten, wetteifert miteinander, der folgt dem Weg des Tarut, also des Shaitan, der falschen Gottheiten, der falsche Weg auf jeden Fall. Dann heißt es genauso, im Koran heißt es ja auch so, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, keiner von euch wäre so, der nicht dem Feuer begegnen muss, also es sehen muss, bei einer bestimmten Etappe am Tag des Gerichts. Also ihr werdet es alle sehen müssen. Im Grab wird es ja auch so sein, dass den Menschen, der im Grab liegt, beides gezeigt wird, seine eigentliche Stelle im Höllenfeuer und seine zukünftige Stelle, inshallah, Allah möge uns einen Paradiesplatz gewähren, im Paradies. Im Grab wird man also auch das Höllenfeuer sehen, auch wenn man nicht dorthin gebracht wird. So heißt es ja in Hadithen auch. Deswegen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, auch in einem anderen Hadith, dass ich fürchte für euch nicht die Armut. Und man soll sich die Armut nicht wünschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Duas gelehrt, die vor Armut Zuflucht suchen. Darum geht es nicht. Aber er sagt trotzdem, ich fürchte für euch nicht die Armut, sondern ich fürchte für euch das Diesseits, dass ihr dafür wetteifert. Dass das für euch das Allerwichtigste wird, dass ihr für keine höheren Ideale mehr lebt, sondern nur noch, ja, eigentlich für den Bauch und für die Augen der anderen Menschen, für diese zwei Dinge lebt und darüber hinaus kein höheres Anliegen, keinen jenseitlichen Gedanken habt und das euer Verlust sein wird. Suratul Asr, das Zeitalter, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, watawasaw bilhaqi, watawasaw bilsabr. Beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit oder Geduld eindringlich empfehlen. Also es gibt keinen Erfolg, man ist im Verlust, außer man tut diese vier Punkte. Dieser Vier-Punkte-Plan muss umgesetzt werden. Iman und gute Taten ist gut und schön, aber es ist nicht genug. Sondern man muss die Wahrheit kennen, sie einander gebieten. Und man kann nichts gebieten, wenn man es nicht kennt, wenn man darüber nicht Bescheid weiß. Wenn man auch darüber nicht voll und ganz Bescheid weiß. Weil es gibt auch so etwas, was wir Halbwahrheiten nennen. Die sind dann zwar irgendwo richtig, aber aufgrund des falschen Kontextes oder aufgrund der fehlenden ganzen Information sind sie dann trotzdem falsch. Deswegen, man muss sie gut und gründlich kennen, um sie einander zu gebieten. Und man muss einander auch zu Geduld und Standhaftigkeit ermahnen. Ja, zum Beispiel Standhaftigkeit dem, der vielleicht leidet, und Wahrheit dem, der anderen Leid zufügt. Gerechtigkeit, Wahrheit. Und ohne eigene Entwicklung, wie kann man anderen dann auch Geduld und Standhaftigkeit gebieten oder ermahnen? Derjenige, der selbst keine Geduld, keine Standhaftigkeit hat, der fängt mit dem, der weint, an mitzuweinen, weil er selber keine Zurückhaltung, keine Geduld hat. Deswegen, man muss sich selber auch entwickeln, die Wahrheit kennen, die Wahrheit auch an sich selber anwenden und dann kann man auch gegenseitig sich das ermahnen. Ansonsten sind es nur leere Worte. Suratul Humaza, der Stichler, Bismillahirrahmanirrahim, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Wehe jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt, wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe. Dieses Sticheln und Nörgeln gehört wirklich zu den schlechtesten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Allah möge uns davon befreien. Manche finden ja nicht Ruhe, ohne bei jemand anderen einen Fehler zu suchen und den natürlich dann auch aufzuzeigen und herumzunörgeln, wie gesagt, und zu sticheln und dem anderen klar zu machen, dass wie schlecht er eigentlich ist. Manchen Menschen wird das sogar zur Gewohnheit, das ist dann ganz schlimm. Deswegen hier wird auf solche strenge Art und Weise nochmal gedroht, dass für jeden, der so ist, Stichler und Nörgler, der nur Schlechtes an Menschen sieht, nur Schlechtes sehen will und dieses dann auch äußert, wenn die Menschen nicht da sind, dann übt er üble Nachrede, Riba. Wenn sie da sind, dann stichelt und nörgelt er ihnen ins Gesicht. Allah droht diesen Menschen mit der Hölle, mit der Strafe des Höllenfeuers. Sie werden ins Höllenfeuer eingeschlossen. Es heißt keineswegs, er wird ganz gewiss in Al-Hutama geworfen werden. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer. das Einblick in die Herzen gewinnt, gewiss, es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen. Also sie werden da sein und um sie herum, sie sind eingeschlossen von einem Feuer, das von Allah entfacht wurde. Für wen ist das hier nochmal? Welche Strafe wird hier beschrieben? Für einen Kafir, für einen Leugner, für einen Ungläubigen? Nein, für jeden Stichler, Nörgler, der andere Menschen erniedrigt und daran auch noch Spaß findet, wenn es ganz schlimm ist. Das sind also so giftige Eigenschaften, von denen wir uns auf jeden Fall befreien müssen, denn Allah hat das hier strengstens verurteilt. Suratul Fil, Bismillahirrahmanirrahim, der Elefant. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Ließ er nicht ihre List verloren gehen? Und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen und sie so wie abgefressene Halme machte. Die Geschichte, die hier in dieser Sura beschrieben wird, kennt ihr bestimmt alle schon. Ich erwähne sie trotzdem nochmal kurz. Es gab einen König, Abraha, der soll so geheißen haben. Der baute eine Art von Imitation von der Kaaba, weil er auch gerne wollte, dass in sein Land die Pilger kommen sollten und damit natürlich der Handel auch florieren würde, etc. Aber kein Mensch kam dorthin. Schließlich wurde sie dann entehrt. Jemand tat dort etwas, was man nicht machen sollte, wenn es um ein Heiligtum geht. Und man sagte dann schließlich, das wäre ein Araber gewesen. Und wie dem auch sei, das war eine lange Geschichte, Abraha reagierte auf jeden Fall damit, dass er eine Armee fertig machte und loszog Richtung Mekka, Richtung Kaaba, mit dem festen Entschluss, die Kaaba zu vernichten. Die Mekkaner, die auf solch eine Armee nicht vorbereitet waren und auch nicht dementsprechend gerüstet waren, Elefanten sowieso noch nie gesehen hatten als Streittiere, die suchten Zuflucht in den Bergen und machten dann Dua, dass, ja Allah, o unser Herr, das ist dein Haus. Ja, wir wissen, dass sie auch der Religion von Ibrahim a.s. folgten, mittlerweile zwar mit Schirk und Neuerungen vermischt, aber die Heiligkeit des Hauses der Kaaba war natürlich trotzdem noch vorhanden und sie baten dann also Allah, das ist dein Haus, verteidige du es, wir sind nicht dazu in der Lage. Und daran erinnert Allah hier also, dass war das damals nicht so, dass Allah derjenige war, der dieses Haus gerettet hat und diesem Herrn wollt ihr jetzt nicht gehorchen und seinem Propheten wollt ihr jetzt nicht folgen. Ja, und das ist in einem jedem von unserem Leben, dass wir alle mal eine Situation hatten, wo Allah uns richtig, richtig geholfen hat und aus der Patsche geholfen hat und uns bewahrt hat und uns beschützt hat. Und demselben Herrn wollen wir jetzt Vorwürfe machen und uns beklagen und uns als klüger darstellen, als wie sein Gebot ist. Allah möge uns vor solch einem Hochmut bewahren. Suratu Quraysh, die Quraysh, das war ein Stamm in Mekka, einer der edelsten und vornehmsten Stämme. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stammt auch aus diesem Stamm. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Sicherheit zum Beispiel nach der Furcht vor diesem Angriff mit der Armee mit den Elefanten. Genauso die Leute von Mekka, die waren ja in einem Gebiet, wo der Handel sehr wichtig war. Und gerade die Quraysh unter den Bewohnern von Mekka waren bekannt in der gesamten Gegend als Hüter des Hauses. Sie hatten eine ganz besondere Stellung, eine ganz besondere Ehre, die sie auch genossen. Dann florierte ihr Handel auch sehr. Im Winter gab es einmal eine Saison, eine Handelssaison. Dann gab es im Sommer eine Handelssaison. Und das war sehr ertragreich und sehr profitabel für sie. Die Geschäfte liefen sehr gut. Und Allah fragt ihr das, habt ihr mal gedacht, wer euch all dies ermöglicht hat? Ist das nicht Allah gewesen, der euch Sicherheit und Frieden gegeben hat, nachdem ihr angegriffen worden seid, der euch Speise gibt, nachdem ihr gehungert habt? Solltet ihr nicht treue Diener dieses eures Herrn sein? So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Man bekommt doch nicht Gnaden, um Allah zu vergessen. Bekommen wir Gnaden von Allah, um Allah zu vergessen? Die Gnaden sollten uns dankbarer machen und nicht das Gegenteil. Suratul Ma'un, die Hilfeleistung, Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Das ist derjenige, der die Weise zurückstößt und nicht zur Speisung des Armen anhält. Wehe nun den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten, denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen, und die Hilfeleistung verweigern. Allahu Akbar. Was für eine strenge Ayah über diejenigen, die nicht aufrichtig bei der Sache sind. Hier werden Betende kritisiert. Nicht die, die nicht beten. Hier werden die kritisiert, die zwar beten, aber nicht anständig beten. Nicht mit der richtigen Absicht beten. Ja, das ist also keine Kleinigkeit, das Gebet zu missachten, schnell zu beten, halbherzig zu beten, verspätet zu beten, faul und nachlässig zu beten, nicht viel darin Allahs zu gedenken, sondern nur körperliche Bewegungen machen, wie es in Hadithen auch heißt, wie das Picken des Huhnes, so schnell macht man die Sujud und man nimmt von dem Recht der Verbeugung, indem man sich nicht richtig verbeugt, man klaut von der Niederwerfung, indem man so kurz in der Niederwerfung ist, dass es kaum wert ist, Niederwerfung genannt zu werden. Und vor allem ein solches Gebet, das keine Wirkung auf dein Verhalten hat. Allah verurteilt dieses Benehmen. Du betest zwar, aber verweigerst dann die Hilfeleistung? Du betest und stößt den Weisen zurück? Ist das ein Gebet dann, welches keinerlei Wirkung auf deine Barmherzigkeit, auf deinen Gerechtigkeitssinn hat? In einem Hadith heißt es, ein Mensch betet 70 Jahre lang und es wird nicht akzeptiert von ihm. Warum? Der Prophet Sassam sagt dann weiter, hätte er vielleicht Rukur und Sujud voll gemacht. Also vielleicht ist es so, dass er die Ruku, die Verbeugungen und Sujud nicht voll gemacht hat. Das wird bestätigt von vielen anderen Hadithen, die ihr bestimmt auch alle schon kennt, in denen verurteilt wird auch, dass man vom Gebet, also vom Ruku, vom Sujud, vom Verbeugen und von der Niederwerfung klaut. Das ist der schlimmste Diebstahl. Die Hadithe sind viele. Die Ayat sind auch klar. Wenn ihr betet, dann gebt euch Mühe, anständig zu beten und das soll sich auch auf euer Leben auswirken. Ja, wenn man das nicht kann, dann soll man das auch lernen. Das ist auch manchmal sehr erstaunlich. Man weiß unglaublich viel von der Religion, hat schon viel gelesen. Aber wenn es um Gebet geht, dann weiß man nicht, wie die einzelnen Handlungen ausgeführt werden sollen. Das ist das ABC, das muss man auf jeden Fall können. Denn das ist eine tägliche Anforderung, die der Muslim zu erfüllen hat. Suratul Kauthar, Al-Kauthar, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Inna a'atainaka al-Kauthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Wir haben dir Al-Kauthar gegeben. Kauthar ist wörtlich die Hülle und Fülle, Überfluss, viel von Gutem haben. So wird aber auch ein Fluss im Paradies genannt, Al-Kauthar. Dem Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde also Gutes in Hülle und Fülle gegeben. Sein Name ist übrig geblieben. Seinem Namen wird mit einem Gebet gedacht, sallallahu alaihi wasallam. In Adhan wird er erwähnt. Millionen Gläubige machen Dua und Gebete für ihn, folgen seinem Beispiel. Seine Belohnung wird immer mehr gemehrt, weil er so viele Folger hat. Das ist eine Gnade Allahs, die er dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gewährt. Wir haben dir Al-Kauthar gegeben. Was soll man also nun tun, wenn man viel und große Gnaden von Allah bekommt, so bete zu deinem Herrn und opfere. Beim Bekommen der Gnade soll man noch mehr beten und noch mehr Dank zeigen und noch mehr opfern für Allah. Und dann schadet auch keinem der Neid und der Hass eines jeden Neiders und Hassers, ob die Menschen dir jetzt Wohlwollen entgegenbringen oder nicht. Diejenigen, die dich, also den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, hassen, er ist ja vom Guten abgetrennt. Also er wird keine Nachkommen haben, weil sie lachten damals auch über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, weil er keine Söhne hatte oder keine Söhne, die Kindheit überlebt haben. Und das war bei den Arabern etwas, was einen erniedrigte. Und Allah sagt hier, die dich hassen, die sollen abgeschnitten sein vom Guten. Ihre Nachkommen sollen ihnen kein Gutes einbringen. Aber dir, der du betest und opferst und wir haben dir viel Gutes gegeben, dir schadet kein Neid, kein Hass und keine Abneigung. Suratul Kafirun, die Ungläubigen, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'bidun ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'bidun ma a'bud, lakum dinukum wa liya din. Sag, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr gedient habt, und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene, euch eure Religion und mir meine Religion. In einem Hadith bei Hakim überliefert und als Sahih eingestuft, heißt es, dass Suratul Kafirun ist ein Viertel des Korans gleich, ja, so wie es bei Surah Al-Ikhlas auch heißt, ist ein Drittel des Korans gleich. Und in einer Aussage, die bei Ibn al-Athir aufgeführt wird, die er, der Gelehrte, selbst zitiert, heißt es, ist auch sehr schön, dass wer Qul ya ayyuhal kafirun und Qul huwallahu ahad zitiert, dass diese beiden Suras vor Nifaq, Heuchelei und Schirk befreien, heilen. Und er sagt dann selber, der Gelehrte, so wie eine Krankheit geheilt wird, so wie man eine Krankheit heilt. Diese Suren haben bestimmt sehr viel Vorzüge. In anderen Hadithen wird das auch bestätigt. Jede Ayah im Koran ist für uns natürlich vorzüglich. Und dieser Sura lernen wir unter anderem, dass, was die Religion angeht, zeigen wir keine Kompromisse, denn die Prinzipien der Religion sind gut und richtig und wahr. Was Wahrheit und Gerechtigkeit angeht, kann man keine Kompromisse machen. Kompromisse jetzt in dem Sinne, dass man die Prinzipien aufgibt, verändert, verformt. Din ist nur das, was von Allah kommt. Das Wohlgefallen der Menschen hat darin nicht viel zu sagen. Uns ist unsere Religion, wir haben unsere Religion zu verantworten und andere haben ihre Überzeugungen zu verantworten. Keiner muss für den anderen gerade stehen.